Blüten fallen von den Bäumen, denn der Frühling geht durchs Land. Und erfüllt von bunten Träumen, stehen wir beide Hand in Hand. Und wir schauen in den Himmel, sehen der Erde junge Pracht, die der Frühling und die Liebe nur für uns so strahlend macht. Schön ist die Zeit der ersten Liebe, da liegt die ganze Welt im Sonnenschein. Wenn ich ein Dichter wär, dann schriebe ich heut ein Liebeslied für dich allein. Ein Lied, das sagt, nun bin ich dein fürs ganze Leben und keinen anderen gibt es auf der Welt für mich. Schön ist die Zeit der ersten Liebe, wenn man sich zärtlich sagt, ich liebe dich. Fällt ein leichter Regenschauer, weil ein kleiner Engel weint, lacht der Himmel umso blauer, wenn die Sonne wieder scheint. Auch bei zwei verliebten Leuten geht's genauso, liebes Kind, die sich erst ein bisschen streiten und dann doppelt glücklich sind. Schön ist die Zeit der ersten Liebe, da liegt die ganze Welt im Sonnenschein. Dichter wär, dann schriebe ich heut ein Liebeslied für dich allein. Ein Lied, das sagt, nun bin ich dein fürs ganze Leben und keinen anderen gibt es auf der Welt für mich. Schön ist die Zeit der ersten Liebe, wenn man sich zärtlich sagt, ich liebe dich.